Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 116, Vers 15. Dem Herrn sind die Menschen kostbar, die er liebt. Es betrübt ihn, wenn sie sterben. Gott segne dieses Wort. Gott sorgt sich sehr. In diesem Bibeltext hier aus dem Psalm 116 in dem Alten Testament lernen wir mehr, wie sehr sich Gott sorgt um Menschen, genauer gesagt um alle Menschen, alle frommen, alle gottesfürchtigen Menschen, die eine persönliche Beziehung mit ihm haben, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Und in diesem Zusammenhang hier aus diesem Psalm, lest mal durch, geht mal den ganzen Psalm durch. 116 ist hier eben die Dank, der den Psalm schreibt. Wir wissen nicht, wer das ist, aber der den Psalm schreibt, ist aus Todesgefahr gerettet und drückt seine Dankbarkeit für die Rettung aus. Und wichtig ist zu verstehen, dass Gott sich um uns sorgt und sich um uns kümmert, besonders wenn wir sterben und wenn auch Menschen, die uns nahe sind, sterben und wir trauern, ja. Und das ist wichtig zu verstehen, denn manchmal ist es so, dass wir vielleicht uns fühlen oder denken, dass Gott gar nicht da ist oder Gott sich eben nicht so um uns kümmert. Und dieser Vers hier zeigt eben, dass Gott sich nicht nur sorgt um uns, sondern sich sehr sorgt, ja, und vor allem, wenn wir trauern. Und das ist unsere Einladung, zu Gott zu kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus, denn wir lernen ja auch im Neuen Testament, dass Jesus Christus auch weint, ja, als Gott im Fleische, als Menschensohn, als Gott im Fleische, Gott ist Mensch geworden, Gott weint und in verschiedenen Situationen und drückt eben auch seine Sorge aus für die Menschen. Und wir können also Gott vertrauen, Jesus Christus vertrauen. Und diese Verse hier und vor allem dieser Vers macht uns Mut, ja, vor allem in Situationen des Trauerns. Denn es ist auch an anderer Stelle gezeigt, dass eben Gott mit uns ist und Gott sich um uns kümmert. Und wir, die wir in unserer Beziehung zu Jesus Christus wachsen, durch das Wort, durch tagtäglich, dass wir in der Bibel sind, wir beten und wir wachsen in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus, wir verstehen mehr und mehr, dass Gottes Wahrheit uns leitet und uns auf den rechten Weg führt und vor allem auch in Situationen, wo wir trauern oder Schwierigkeiten, Kummer haben, Sorgen, dass Gott sich sehr um uns sorgt. Und das ist wichtig zu verstehen. Und vor allem in Situationen, wo wir in Todesgefahr sind. Das sind auch extreme Situationen, aber Gott kümmert sich. Und das wollen wir verstehen. Und unser Jesus Christus lädt uns ein, in sein Wort zu gehen und mehr zu verstehen, dass Gott sich so sehr kümmert. Gott kümmert sich so sehr um uns, dass er eben selber für uns gestorben ist am Kreuz, als Gott im Fleische. Und das wollen wir einfach nicht einfach so hinnehmen, sondern wir wollen auch Gott danken, dass er sich so tiefgehend, so sehr für uns sorgt, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, für Sünde, Tod, Teufel und alles Böse, ein für alle Mal. Und dieses wird dann vollendet sein am jüngsten Tag, wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkehrt. Und das ist eben die Einladung, in unserer persönlichen Beziehung mit Christus zu wachsen. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du dich so sehr um uns sorgst und wie das hier ausdrückst. Wir wollen Dank sagen für dein Wort hier und vor allem eben dieses Versprechen, dass du dich um uns kümmerst, dass wir nicht alleine sind, denn du veränderst dich nicht, ja. Wir ändern uns, wir sterben, wir werden älter, wir sterben, aber du änderst dich nicht. Und Du bist unser Anker und wir können uns auf dich verlassen. Vor allem eben, dass du dich um uns sorgst. Und wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses und beten dieses in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.